In allen Sachen. Es reicht schon, wenn ich das bei meiner Freundin bin. Und das reicht mir eigentlich, Leute. Ich muss nicht der Beste sein. Ich muss einfach nicht. So. Also, pass auf. Ja, ich könnte euch was beatboxen, wenn ihr wollt, aber ich weiß nicht. Also ich möchte nicht, dass ihr ja. Ja, ich weiß nicht. Und ja. Ohne Scheiß. Ja, gut, okay, pass auf, ich mach's jetzt einfach, aber ey, geht nicht traurig jetzt vom Stream, wenn das zu gut ist, okay? Aber jetzt geht nicht traurig, ja? Wollt ihr ein bisschen Beatbox hören? Ein bisschen Beatbox, okay. Pass auf, also. Yeah. Ja, mit dem habe ich Beatbox-Weltmeisterschaft gewonnen, mit diesem Break gerade. Leute, war es geil. Es war einfach nur geil, oder? Und ich weiß auch nicht, wo ich diese Beatbox-Kenntnisse habe, aber ist schon ziemlich geil. Es war, ja, alles klar. Es war Gottlieb. Mir hat es gerade selber voll gut gefallen, ohne Scheiß. Aber es macht süchtig einfach, versteht ihr? Es macht einfach süchtig und deswegen besser lassen, Leute. Ich meine, wenn man das so derbe drauf hat, das geht nicht anders. Ey, ich verstehe schon die anderen, die jetzt denken so, scheiße, jahrelange Übung und immer noch keine Chance gegen den Homs. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist traurig. Aber ist nicht so schlimm, Leute. Ich höre auf damit, okay? I wanna see your hands over your head. Here we go. Don't this hit make my people wanna. Don't this hit make my people wanna. Don't this hit make my people wanna. Don't this hit make my people wanna. Don't this hit make my people wanna. Don't this hit make my people wanna. Don't this hit make my people wanna. Don't this hit make my people wanna. Okay, Peoples, ja, dieser Crime, ohne Scheiß, er ist echt mal eine Info-Susi, ich schwör's euch, ja, manchmal ist er auch Arschfick-Günther, aber jetzt ist er, Susi, hier, Info-Susi, für die Norddeutschen hab ich auch was, bin den kompletten August auf der Insel Rügen, an der Ostsee, in einem Sommercamp, für 89 Euro fährt euch ein Bus freitags hin und sonntags wieder zurück, alle Eintritte in die Clubs inklusive im Preis enthalten. Also Leute, 89 Euro, da könnt ihr hinfette, die abgeholt, hingefahren und natürlich auch noch Eintritt frei. So, Infos ab Sonntag auf www.djthecrime.de. Alles drinne, außer Verpflegung. Ja gut, das ist ja nicht so wild. Und das ist vom 24. Juni bis zum 21. August. Ja. 24. Juni bis 21. August, ist das nicht geil, Leute? Der Typ ist voll auf dem Laufenden, ey. Wenn ihr irgendwann mal eine angesagte Zeltfestparty braucht und einen DJ zum Beispiel hier, das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Und Hölle, Hölle, Hölle, Hölle, eiskalt. Lässt du mein DJ braucht, dann müsst ihr einfach nur bei DJ da Crime melden und der macht euch das fit, ohne Scheiß. Ja, gut. Alles klar. So, jetzt muss ich ein bisschen wieder runterkommen. Ey, mein Herz pocht schon wieder. Meine Adern kommen schon wieder aus meinen Händen, Alter. 300 300 Volt schießen durch meinen Kopf, Alter. Ich sehe nur noch rot und muss töten, Alter. So, gut, das reicht. Ja. Musical Jam hier bei mit MC Holmes, der ganz ruhige, sensible, sentimentale.